Fahrräder, Fieber und Feiern. Der erste Eindruck. Meine Ankunft in Löwen war, sagen wir, etwas holprig. Ich hatte den Flug nach Brüssel und die Fahrt bis nach Löwen lange vorher organisiert. Doch dann stand ich am Bahnhof Löwen mit einer Adresse in der Hand, aber keinem Stadtplan. Na gut, ich hatte Zeit, also lief ich einfach drauf los in Richtung Zentrum. Auf halbem Weg auf der Bontrenotelan, die größte Geschäfts- und Einkaufsstraße, wie ich inzwischen weiß, erblickte ich zum ersten Mal das alte Rathaus und die St. Peterskirche auf dem großen Markt. Die Morgensonne ließ die weißen Fassaden leuchten und zu allem Überfluss zogen auch noch einige Tauben über den strahlend blauen Himmel. Ich fühlte mich wie auf einer kitschigen Postkarte und war doch sehr, sehr froh. Was mir sofort auffiel im Stadtbild, sind die vielen Fahrräder. Überall. Löwen ist eine Fahrradstadt. Davon zeugen die riesigen Fahrradgaragen und die Rücksicht oder eher Vorsicht der Auto- und Busfahrer. Ein Blick auf die Karte von Löwen zeigt, der Stadtring hat einen Durchmesser von gerade mal 2 Kilometern. Die Straßen sind klein und häufig einspurig. Das Fahrrad ist einfach das praktischste Transportmittel in Löwen. Nun, dass Löwen eine Fahrradstadt ist, heißt aber nicht, dass es komfortabel ist, hier Fahrrad zu fahren. Nein, Löwen ist auf einen Hügel erbaut. Um von zu Hause zu meinem Campus zu gelangen, muss ich den Hügel erst erklimmen und dann wieder herunterrasen. Und das Ganze auf dem Rückweg nochmal. Außerdem vermiesen einem die vielen Schlaglöcher die Fahrt. Manche Straßen sehen regelrecht aus wie Flickenteppiche. Ein Fahrrad hatte ich natürlich noch nicht am ersten Tag. Also nahm ich den Bus und brauchte dank dem verwirrenden Bussystem hier 2 Stunden, um das Wohnheim zu erreichen. Für die erste Woche hatte ich mich in einem temporären Gasthaus einquartiert. Innerhalb einer Woche wollte ich eine Unterkunft für mich und Dennis finden. Dennis sollte in 1,5 Monaten kommen, wenn das Semester in Deutschland vorbei ist. Tja, leider sollte es aber noch 3 Wochen, 2 Umzüge und 1 Grippe dauern, bis ich meine permanente Bleibe einrichten konnte. Wie kam es dazu? Nach einer Woche stressiger Suche fand ich tatsächlich ein großes, für 2 Leute geeignetes Zimmer in guter Lage. Dann, einen Tag vor dem Umzug, erhielt ich eine SMS von der Vermieterin. Ich könne erst nächsten Sonntag, nicht diesen Sonntag, einziehen. Was nun? Das Gasthaus hatte ich nur für 1 Woche gebucht und am Wochenende ist niemand zu erreichen. Ich schaute im Internet nach Jugendherbergen und landete schließlich im Löwen City Hostel. Es stellte sich als wirklich großes Glück im Unglück heraus, denn im Hostel logierten noch andere Erasmus-Studenten. Wir haben dann zusammen gekocht und gegessen, uns gegenseitig geholfen und zusammen gefeiert. Wir hatten wirklich viel Spaß. Und obwohl ich im Gasthaus ein Zimmer für mich allein hatte und ich mir im Hostel mit 5 weiteren Leuten ein Zimmer teilen musste, fühlte ich mich dort sehr viel wohler. Als ich dann endlich einziehen konnte, war ich fast ein bisschen wehmütig. Aber ein Souvenir hatte ich mitgenommen. Die Grippe. Ja, leider waren sehr viele Erasmus-Studenten und andere internationale Studenten, die ich getroffen habe, in den ersten Wochen krank. Und wenn man mit so vielen Leuten in Kontakt kommt, dann steckt man sich natürlich auch leicht an. So verbrachte ich die folgende Woche im Bett in einem praktisch leeren Zimmer. Trotz der ganzen Verzögerung habe ich mich sehr schnell eingelebt und mich in der Stadt zurechtgefunden. Dabei hat auch das umfangreiche Programm der Orientierungstage von der Uni geholfen. Neben den ganzen obligatorischen Infoveranstaltungen machte ich auch viele Aktivitäten mit. Eine Stadtführung, die internationale Party, einen Naturspaziergang, Speed-Friendshipping und einen Schokoladenworkshop. Ich habe mich auch im Buddy-Programm angemeldet. Mein Buddy Marie studiert Informatik und wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Außerdem hilft es natürlich beim Einleben, dass Belgien nicht viel anders ist als Deutschland, seien wir mal ehrlich. Die Belgier sind genauso reserviert, aber freundlich wie Deutsche. Die Lebensqualität ist ähnlich oder sogar etwas höher als in Deutschland. Viele Läden und Produkte gibt es hier auch, die wir auch in Deutschland haben. Zum Beispiel gibt es Lidl, Aldi, die ganzen typischen Modeläden von H&M bis Zara. Und die Sprache ist auch kein so großes Problem. Einerseits ist Niederländisch dem Deutschen sehr ähnlich und andererseits sprechen die Belgier, wie erwartet, praktisch alle sehr gutes bis verständliches Englisch. Als ich mich für Löwen bewarb, hatte ich die Vorstellung, dass ich vom großen Berlin, in dem immer was los ist, an ein kleines, ruhiges Nest kommen würde. Das Partyleben in Löwen hat mich echt überrascht. Denn ich hatte nicht bedacht, dass auf knapp 100.000 Einwohner ca. 30.000 Studenten kommen. Abends in der Innenstadt ist es also alles andere als ruhig. Die meisten Bars befinden sich am Audemarkt, einem länglichen Platz, an dem jedes Lokal eine Bar oder ein Disco ist. Alle Bars zusammen werden auch als die längste Bar Europas beworben. Die Partyszene hier hat aber doch noch einige Besonderheiten, die ich gerne in einer späteren Folge ausbreiten würde. Bei dem vielen Kontakt mit internationalen Leuten in den ersten Wochen habe ich mich plötzlich sehr deutsch gefühlt. Und das nicht, weil mir mehrmals gesagt wurde, dass ich nicht wie eine Asiatin oder Chinesin wirke. Es sind vielmehr die Details, die mir selbst auffallen. So wie beim besagten Schokoladenworkshop. Also mein Buddy Marie und ich sind da zusammen hingegangen. Wir waren insgesamt ca. 20 Studenten und wir sollten uns am Anfang alle vorstellen mit Namen und Studienfach und Herkunftsland. Dann haben wir Schokolade temperiert, Pralinen mit Schokoguss überzogen und mit Nüssen dekoriert und natürlich viel genascht. Als ich darauf wartete, dass meine Pralinen trockneten, um sie einzupacken, sah ich mich ein bisschen um. Dabei fiel mir auf, dass nur 3 Leute ihre Pralinen auch so ordentlich in Reih und Glied gesetzt hatten wie ich. Alle anderen hatten die Pralinen wahllos auf dem Pergamentpapier verteilt. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr könnt euch bestimmt denken, mit welchem Land sich die anderen 3 vorgestellt haben. In dem Sinne, viele liebe Grüße in die Heimat und auf Wiederhören.